vom Fenster, denn du hast keine Ahnung, was Rappen ist. Du freust dich, weil nach diesem Track wirst du zum Exorzist. Man untersucht deine Leiche, ich werde gern unterschreiben. Zwischen deinem und meinem Ziel liegen Welten kleiner. Ich weiß, du hättest gern ein Leben, wärst so gern wie ich. Weil langsam in deinem Leben alles zusammenbricht. Aber kein Wunder, deine Freundin freut sich. Basti, was ist los? Ich will doch schwanger werden. Wir haben schon oft geprobt. Warum geht so viel daneben? Ich wollte nur Fragen stellen. Schon klingelt es an der Tür, Member steht an deiner Stelle. Oh, was machst du denn da? Willst du mir helfen? Machst du alles klar? Das war nur ein Spaß. Ich hab nicht ernst gemeint, siehst du meine Tränen? Bitte helf mir, kleiner Bruder. Ich brauch jetzt deinen Segen. Ich schaffe es nicht alleine. Ich packe es nicht zu schreiben. Ich will doch noch Vater werden. Kannst du mir dein Sperma leihen? Es ist sowas von fantastisch. Du liegst am Boden, ich klatsch dich. Du hast no Chance gegen Mainbase. Du bist so fake wie die Playmates. Es ist sowas von fantastisch. Du liegst am Boden, ich klatsch dich. Ich schmeiß dich raus aus der RBA. Wär ich da, wär es dein Todesurteil. Ah. Keine Chance, Mann. Keine Chance. Ich bin weg. Opfer.